Kapitel 27. Wohlstand erlangen im Schweiße unseres Angesichts. Wenn das unsere Haltung ist, werden wir folgende Probleme haben. Wir werden unser Leben lang versuchen, uns richtig anzustrengen, um die Ziele Gottes zu erreichen. Wir werden ackern und schwitzen, denn je mehr wir schwitzen, je mehr Frucht werden wir sehen, so glauben wir zumindest irrtümlicherweise. Aber das stimmt nicht. Erinnere dich an die Speisung der vielen Menschen. Unter dem Fluch Adams hätte es viel Schweiß gekostet, alle diese Menschen zu speisen. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Meine Frau Debbie liebt es, sich um Menschen zu kümmern. Wenn es nach ihr ginge, wäre unser Haus ständig voller Leute. Mehrere Male habe ich spontan um die 12 Leute zum Essen mit nach Hause gebracht. Sie hat dann immer alles beiseite gelegt und sich um das Essen gekümmert. Ich habe Menschen von der Straße aufgesammelt und mit zu uns genommen. Sie hat ihnen immer etwas zu essen gemacht. Aber ich habe den Schweiß gesehen, den es sie gekostet hat, Essen für so viele Leute vorzubereiten. Als Jesus die Volksmengen speiste und der Segen des Herrn das Brot und die Fische berührte, waren die vielen Menschen satt geworden, und noch immer war reichlich Essen übrig. Wir werden unseren Wert und unsere Anerkennung aus unserer Leistung ziehen. Wenn ich mein Brot im Schweiße meines Angesichts esse, fühle ich mich umso wertvoller, je mehr ich leiste oder je mehr ich habe. Gott hatte nie geplant, dass die Menschen im Schweiße ihres Angesichts Frucht hervorbringen sollten, sondern dass sie als Mitarbeiter Gottes leben. Gott erschuf alle Tiere. Adam durfte dann mit Gott zusammenarbeiten und ihnen allen einen Namen geben. Wir dürfen unseren Wert nicht aus unserer Arbeit ziehen und wie viel Schweiß sie uns gekostet hat. Ich kann dir aus eigener Erfahrung und der Beobachtung vieler anderer sagen, dass es ein überwältigendes Gefühl ist, wenn uns Freude und Begeisterung durchströmen, weil wir ein Kanal für Gottes Segnungen sein konnten. Alles, was ich aus eigener Kraft im Schweiße meines Angesichts erreicht habe, hat mich nur müde, erschöpft und frustriert werden lassen. Wir werden in unserem Leben offen für Stolz für die Ursünde, der sich Gott entgegenstellt. Der Apostel Paulus sagt, wir sollen uns im Herrn rühmen, nicht in dem, wer wir sind oder was wir haben. 1. Kor 1, 26, 31, wenn du glaubst, dass der Schweiß deines Angesichts dir Versorgung bringt, dann wirst du stolz darauf sein, was du erreicht hast. Aber wenn der Segen Gottes der Auslöser dafür war, wird kein Raum sein, sich selber dafür auf die Schultern zu klopfen. Hier ist so viel schiefgelaufen im Leib Christi. Wenn unser Glaube an Versorgung auf unseren eigenen Anstrengungen basiert, dann werden wir auf unsere eigenen Fähigkeiten begrenzt sein, wenn es darum geht, Reichtum hervorzubringen. Schauen wir uns diese wunderbare Schriftstelle aus Sprüche 10,22 an, über die ich gepredigt habe, als ich gerade erst 18 Jahre alt war. Der Segen des Herrn macht reich, und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu.